meist so lange im Geschäft als den Jagger. Ob mein Cappy seit läuft und nicht Magger. Degen Armor, das braucht die wie Snack, ja. Und dann fragt ein Mann Degen, wo kein ist die Papa. Degen Beat, Degen Bass, Degen Bagger, Degen Baggerführer, Degen Figger und Degen Snugger, Degen Wood, Degen Keys, Degen Jones, Degen Jugger, Degen Dutt, Degen Dutt, Degen Mugger, Degen Benz, Degen Maus, Degen Bug, Degen Pegel, Degen Fans, Degen Bars und Ritte, Degen Nebel, Degen Pint, Degen Stair, Degen Piep, Degen Saven, Degen Ratatatatatata, Hühnern, Degen Heben. Ich bin Degen, du bist ein Degen, wir sind ein Degen, wo Kane ist ein Degen. Ich bin Degen, du bist ein Degen, wir sind ein Degen, wo Kane ist ein Degen. Ich bin Degen, du bist ein Degen, wir sind ein Degen, wo Kane ist ein Degen. Ich bin Degen, du bist ein Degen, wir sind ein Degen, wo Kane ist ein Degen. Wo Kane ist ein Degen. Degen lopp, Degen jump, Degen sub, Degen ist zu der Fuß und Degen head betup, Degen ist dat wat ich bin, Degen ist in me, Degen ist in USA, Degen husok in die, Degen krass, Degen ein, Degen acht, Degen söben, Degen amaranda, komaranda und in Degen löwen, der geht weht oder er tut er immer muss kanten, der ein der sech blum und der anderen sech planten, wie sech bloß wat Jeso und so nicht fürs Tod, wie sech bloß wat und ich und Sven sind wie tot, hast du das ist Brock und wat scherdust dat denn, auf ein denn noch blatt rap, kick more wer da ich bin Degen, du bist ein Degen, wir sind ein Degen, wo Kane ist ein Degen. Ich bin Degen, du bist ein Degen, wir sind ein Degen, wo Kane ist ein Degen. Ich bin Degen, du bist ein Degen, wir sind ein Degen, wo Kane ist ein Degen. Ich bin Degen, du bist ein Degen, wir sind ein Degen, wo Kane ist ein Degen. Ich bin Degen, du bist ein Degen, wir sind ein Degen, wo Kane ist ein Degen.